نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir machen inshallah weiter mit dem Thema Sujud as-Sahu. Und ich wollte heute eigentlich ein bisschen mehr machen, aber ich denke, es ist besser, wenn wir weniger machen und wenn es dann verständlicher ist. Und wenn es dann vielleicht komplizierter wird, dass wir das dann extra behandeln. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen. Wir haben gesagt, Sujud as-Sahu wird in drei Situationen gemacht. Und zwar haben wir gesagt, wenn etwas hinzugefügt wird oder wenn etwas unterlassen wird oder wenn es Zweifel gibt. Und wir haben über die letzten beiden Situationen gesprochen. Das heißt, über das Hinzufügen haben wir gesprochen und wir haben gesagt, hinzugefügt, da zählt nur das, was auch vom Gebet ist. Also nicht, wenn man jetzt zum Beispiel etwas hinzufügt, was nicht vom Gebet ist, wie zum Beispiel, wenn man sagt, ah, wie geht's dir, guten Tag und so. Das gibt es ja gar nicht im Gebet. Das hat ja gar keine Basis im Gebet. Sondern zum Beispiel, wenn man eine Fatiha irgendwo hinzufügt, wo es nicht hingehört und solche Sachen. Und dann haben wir gesagt, wenn man etwas unterlässt, sowohl von Rukun oder Wajibat oder von Sunnah, haben wir das besprochen. Und die dritte Angelegenheit heute ist Ashak, der Zweifel. Was bedeutet Zweifel in diesem Zusammenhang jetzt? In diesem Zusammenhang bedeutet Zweifel, dass man zwischen zwei Sachen schwankt. Im Gebet, man schwankt zwischen zwei Sachen. Und keine von den beiden hat Vorrang. Das ist Zweifel. Man schwankt zwischen zwei und keiner hat Vorrang. Das bedeutet, man schwankt zwischen was kann man schwanken? Habe ich was hinzugefügt oder habe ich was unterlassen? Ja? Wenn einer von beiden, wo man jetzt Zweifel hat, zum Beispiel man sagt, habe ich jetzt dritte oder vierte Rekat gemacht, einer von beiden überwiegt, dann nennt man das, was überwiegt, Adhan. Ja, das ist spekulatives Wissen. Man spekuliert. Das, was überwiegt, nennt man Adhan. Und das, was unterliegt, ist Wahm, Täuschung. Ja, ist Täuschung. Als Beispiel. Eine Person sagt, Zaid kam heute nach Hause. Und eine zweite Person sagt, nein, er kam nicht nach Hause. So ist es nun so, wenn die erste Person für dich vertrauenswürdiger ist als die zweite, dann ist das für dich wann? Dann ist das für dich wann, seine Aussage. Und die zweite Aussage von dem, der weniger vertrauenswürdig ist, ist Wahm. Täuschung. Warum ist das so? Weil der erste der bevorzugte ist. Ja? Jetzt eine Sache bei Ashak im Zusammenhang jetzt mit Sujud as-Sahu wird in drei Situationen nicht Acht drauf gegeben. In drei Situationen wird Ashak nicht beachtet. Wird Zweifel nicht beachtet. Gar nicht. Erstens, eine Person, die immer Ashak hat, die immer Zweifel hat. Das heißt, er zweifelt, wenn er betet. Er zweifelt, wenn er Hajj macht. Er zweifelt, wenn er Wudu macht. Er hat immer Zweifel, ob das, was er gemacht hat, ob das richtig ist. Hier gibt man keine Bedeutung darauf. Man achtet nicht, auf diesen Scheck. Warum? Weil das eine Krankheit ist. Bekannt unter Waswas, unter Einflüsterung. Ja, das ist Einflüsterung. Das ist eine Krankheit. Deswegen sagen die Ulama, die Gelehrten sagen, dass die Aussage von so einer Person nicht ernst genommen wird, die unter Waswas leidet. Das wird nicht betrachtet, seine Aussage. Denn manchmal, kommt das von ihm ohne Absicht. Er sagt manchmal Sachen ohne Absicht. Die zweite Situation, wo wir keine Beachtung geben, ist, wenn der Zweifel nur Wahnvorstellung ist. Wenn der Zweifel Wahnvorstellung ist. Damit ist gemeint, wenn auf einmal du stehst im Gebet und auf einmal kommt ein Gedanke und man sagt zum Beispiel, boah, hast du jetzt überhaupt Ruku gemacht? So, in dem Sinne. Das ist auch von Shaitan. Hier geben wir keine Beachtung. Das ist sowas wie Selbstgespräch. So, man weiß ja, manchmal kommt, da geben wir keine Beachtung. Die dritte Sache, wo wir keine Beachtung geben, ist, wenn der Zweifel aufkommt, nachdem die Ibadah ausgeführt wurde. Der Zweifel kommt auf, nachdem der Gottesdienst abgeschlossen ist. Dann wird es nicht betrachtet oder ernst genommen, außer wenn Yaqin besteht, wenn Gewissheit besteht. Wenn Gewissheit besteht, dann nehmen wir die Sache ernst. Ansonsten nicht. Yaqin, Gewissheit, ist das Gegenteil von Shak, ist das Gegenteil von Zweifel. Zum Beispiel, wenn man sagt, habe ich die Fatiha gelesen? Oder habe ich 3 Rekat gebetet? Oder habe ich 4 gebetet? Ursprünglich, vom Prinzip her, ist das Gebet gültig. Warum? Denn du bist eine geistig gesunde und geeignete Person. Und jede Tat, die von so einer Person gemacht wird, ist gesetzlich gesehen, gesetzlich damit meinen wir natürlich nicht nach dem demokratischen Gesetz, sondern in der Scharia, ist gesetzlich gesehen, jede Tat, die von so einer verantwortlichen, gesunden, geistig gesunden und geistig klaren Person kommt, ist so lange korrekt, die Tat ist so lange korrekt, bis Sicherheit da ist, dass es nicht so ist. Bis Yaqin da ist, dass es nicht so ist, dass irgendwas passiert ist, das die Ibadah ungültig macht. Beziehungsweise, dass man was machen muss, um diese Ibadah zu flicken, wenn wir jetzt über Gebet sprechen. Das heißt, man muss sich sicher sein. Man muss sich sicher sein. Und wenn Scheck, weil jetzt könnte man ja sagen, ja, wenn man sich ja sicher ist, dann ist ja kein Zweifel mehr. Ja? Aber so ist es nicht gemeint, weil das heißt ja Zweifel. Wenn nun Zweifel besteht, der gerechtfertigt ist, dann nimmt man diese Sache ernst und betrachtet das. Und wenn jetzt Zweifel besteht, dann nimmt man das im Gebet jetzt, wo Sicherheit drauf ist. Und Sicherheit ist auf dem, was kleiner ist. Zum Beispiel, man sagt, habe ich 3 oder 4 Rekat? Sicher ist, dass du 3 gemacht hast. Sicher ist, du hast 3 auf jeden Fall gemacht. Das ist sicher. Aber wir geben ein Beispiel. Ein Mann sah einen anderen Mann 3 Rekat anstatt 4 machen, in einem Gebet, was 4 erfordert. Und er sagte ihm, und der Zweifel hatte, selber hatte er Zweifel, aber was ist jetzt passiert? Jetzt hat er Sicherheit. Weil ein anderer hat ihm das gesagt. Ja, ist verständlich. Und dann macht er noch seinen 4. Rekat. Was ist das Urteil bezüglich dem Zweifel? Wenn eine Person Zweifel hat und nichts von beiden überwiegt, dann handelt er, wie wir gesagt haben, auf Yaqin, auf Gewissheit. Er hat Zweifel und nichts überwiegt, nicht 3 oder 4. Dann handelt er auf dem, wo Yaqin ist. Und Yaqin ist immer auf dem Kleineren. Weil 3 hat er auf jeden Fall gemacht. Also, einer ist, stellt sich selber die Frage, habe ich drei, bin ich in der dritten oder vierten Rekat? Und keins von beiden überwiegt. Was macht er jetzt? Wo ist Sicherheit? Auf welcher Rekat? Auf der dritten, Barakallahu fik. Wenn man bei etwas überwiegt, dann handelt man nach dem, was überwiegt. Wenn man zum Beispiel sagt, ich denke, das ist die dritte, dann handelt man so, als ob es die dritte ist. Und wenn man sagt, ich denke, es ist die vierte, handelt man so, als ob es die vierte ist. Also, nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Im ersten Fall gibt es keine Überwiegung. Ja? Nichts überwiegt. Dann macht man, wo Yaqin ist. Dann macht man, wo Yaqin ist. Und Yaqin ist immer auf dem Kleineren. Und in diesem Fall, wenn man das so macht, macht man Sujud Essehu vor dem Teslim. Macht man Sujud Essehu vor dem Teslim. Und in dem Fall, wo etwas überwiegt, egal ob es dritte oder vierte ist oder sonst irgendwas anderes, aber jetzt, wir haben ganze Zeit dritte, vierte gesagt, dritte oder vierte Rekka, deswegen bleiben wir bei diesem Beispiel. Und wenn man jetzt etwas hat, was überwiegt, egal ob dritte oder vierte, dann handelt man dementsprechend, wie man halt denkt, und macht Sujud Essehu nach dem Teslim. Nach dem Teslim. Jetzt haben wir die ganzen Orte für Sujud Essehu kennengelernt. Jetzt haben wir die ganzen Orte für Sujud Essehu kennengelernt. Kannst du ganz kurz das nochmal mit dem Vor- und Nachdenken vielleicht machen? Jetzt diese? Ja. Die ich jetzt erwähnt habe oder die vorigen, die wir gesagt haben? Die jetzt gerade. Das ist so. Du hast Scheck, du hast Zweifel und keins von beiden überwiegt. Keins von beiden überwiegt. Du hast Zweifel und du weißt zwischen drei und vier. Du sagst, bin ich in der dritten oder in der vierten? Und du entscheidest dich nicht, innerlich jetzt. Du weißt nicht, dritte, vierte. Okay, dann machst du, wo Yaqin ist, wo was kleiner ist. Dritte hast du auf jeden Fall gemacht. Und dann machst du Sujud Essehu vor dem Teslim. Ja, Bruder? Ja. Zweiter Fall. Eins von beiden überwiegt, egal welches, du machst das, was überwiegt und machst Sujud Essehu nach dem Teslim. Jetzt haben wir alle Orte kennengelernt, aber wir werden noch drüber viele Beispiele geben, weil es, wenn man nicht fest in diesem Wissen ist, sage ich mal, kompliziert werden kann. Nicht kompliziert, weil man halt nicht geübt ist darin. Deswegen wird es kompliziert. Nicht, weil die Sache kompliziert ist, sondern weil man nicht drin geübt ist. Leider. Aber wir werden das inshallah durchgehen. Jetzt haben wir gesagt, vor dem Teslim, wir haben letztes Mal gesprochen, wann gibt es Sujud Essehu vor dem Teslim und heute. Heute haben wir eine Situation kennengelernt, vor dem Teslim, und letztes Mal haben wir zwei kennengelernt. Kann einer die sagen oder wiederholen? Ja, ich kann nur einen. Wenn man eine Pflicht vergessen hat und es fällt einem ein, nachdem man die Position verlassen hat, dann macht man es jetzt nicht vor dem Sujud Essehu vor dem Teslim. Genau, wenn du nicht mehr zu der Position zurück kannst. Ja. Zum Beispiel, wenn man auf Pflicht steht, wo man Teshahud machen musste, ist eine Pflicht. Teshahud ist eine Pflicht. Ja? Erster Teshahud ist eine Pflicht. Und man steht auf, also man hat Teshahud gar nicht gemacht, man steht auf und steht gerade, man kann nicht mehr zurück. Dann macht man Sujud Essehu vor dem Teslim. Die zweite Situation war, wenn man eine Sunna vergessen hat. Wenn man eine Sunna unterlassen hat, die man normalerweise aber macht. Die man normalerweise macht und man hat es nicht absichtlich, sondern aus Vergesslichkeit vergessen. Und dann ist einem eingefallen, dann kann man auch Sujud Essehu vor dem Teslim machen. Ist aber nicht Muss. Ist nicht Muss, weil sowieso ist Sunna die Sache. Aber wo man muss, ist das, was der Bruder gesagt hat. Wenn man eine Pflicht unterlassen hat, dann muss man Sujud Essehu vor dem Teslim machen. Und wo man es auch machen muss, im Fall von Zweifel, wo es keine Überwiegung gibt, wo es nichts gibt, was überwiegt, da muss man auch nach Gewissheit handeln und dann Sujud al-Sahw vor dem Taslim machen. Was ist jetzt die Weisheit, dass man Sujud al-Sahw vor dem Salam, vor dem Taslim macht, im Fall, wo man eine Pflicht unterlassen hat? Die Weisheit ist einfach, kann man auch nachvollziehen, denke ich, dass man den Mangel ausgleicht, der im Gebet stattgefunden hat. Was war der Mangel? Dass man eine Pflicht unterlassen hat. Und ähnlich auch mit dem Zweifel, wo nichts überwiegt. Denn dieser Zweifel ist ein Mangel, oder ja, ist ein Mangel, der im Gebet stattfindet. Deswegen, bevor man das Gebet verlässt, macht man Sujud al-Sahw vor dem Taslim. Und wir haben auch erklärt, wann man den Sujud al-Sahw nach dem Taslim macht. Dort gibt es jetzt viele Situationen. Wir können jetzt nicht nochmal alle aufzählen. Alhamdulillah, wir haben alles digitalisiert. Ihr werdet auch eine Tabelle, Bismillah, inshallah, bekommen. Dort ist dann alles, denke ich, klar. Aber zum Beispiel, wir haben gesagt, wenn man etwas vom Gebet hinzufügt, so macht man Sujud al-Sahw nach dem Salam, nach dem Taslim. Und wir haben auch gelernt, wenn etwas von heute haben wir auch gelernt, wenn etwas von beiden überwiegt, wenn man Zweifel hat, dann macht man auch so, handelt dementsprechend, wo überwiegt, und macht Sujud al-Sahw nach dem Taslim. Was ist die Weisheit dahinter? Weil in einem Gebet nicht zwei Hinzufügungen sein sollen. Weil das Sujud al-Sahw ist selber eine Hinzufügung. Ist selber eine Hinzufügung. Und bei dem Unterlassen von einer Pflicht machst du es vor dem Salam, weil du es ja unterlassen hast. Du fügst etwas hinzu, was du unterlassen hast. Du versuchst das auszugleichen. Aber wo du schon etwas hinzugefügt hast, kannst du nicht eine zweite Hinzufügung machen vor dem Taslim. Ist das klar? So. Jetzt kommen wir zum Sujud al-Sahw in Bezug auf Ma'mum und Imam. Und ich bitte euch, wenn es Fragen gibt, die nächsten Wochen Geduld zu haben. Weil das Thema groß ist. Ihr könnt mich fragen, ich leite die Fragen weiter, und weil es sehr viele Beispiele und Sachen gibt. Weil hier handelt es jetzt nicht mehr, du bist nicht mehr alleine jetzt. Du bist in einer Jamaat und der Imam ist vorne und es kann viel passieren. Es kann viel passieren. Aber wir sprechen heute über Beispiele und ich denke, diese Beispiele heute, erstmal diese Beispiele werden klar sein. Nächste Woche oder beziehungsweise in zwei Wochen vielleicht nicht so klar. Aber deswegen machen wir heute nur, was klar ist. Damit wir auch vorankommen. Inshallah. Der erste Fall. Der Ma'mum, wer ist das überhaupt? Das ist derjenige, der im Gebet dem Imam folgt. Der Imam ist der, der das Gebet leitet, der vorne ist. Und der Ma'mum ist der, der in der Jamaat ist. Auch wenn man zu zweit ist, gibt es einen Imam und einen Ma'mum. Der Imam ist der, der Imam folgt, der das Gebet leitet. Der Ma'mum ist dann die zweite Person, der einfach das, also sich bewegt, wann der Imam sich auch bewegt. Beziehungsweise durch die Zeit. Also ihr wisst, was ich meine. Der erste Fall jetzt. Wenn der Ma'mum, das heißt der Folger, der im Gebet folgt, von Anfang an bei dem Gebet dabei ist, das heißt ganz normales Gebet, von Anfang an, du bist nicht zu spät, du machst alles mit dem Imam mit, muss man jetzt wissen, dass wenn der Imam Sujud al-Sahw macht, dann macht er das auch. Wenn der Imam Sujud al-Sahw macht, macht der folgt, das auch. Wenn der Imam das nicht macht, dann macht er das auch nicht. Jetzt kann einer fragen, Moment, was aber, wenn der Ma'mum Wajibat unterlässt, Pflichten unterlässt, also der Folger unterlässt Pflichten, dann muss er ja normalerweise Sujud al-Sahw machen. Richtig? Richtig. Er kann zum Beispiel im Ruku Subhan Rabbi Azim vergessen zu sagen. Oder er kann das in der Sajda vergessen zu sagen und solche Sachen. Ja? Diese Pflichten. Dann kann jetzt einer sagen, was, wenn er das vergisst, Pflichten zu sagen? muss er nicht dann Sujude Sahw machen? Die Antwort ist nein, sein Imam, der trägt das für ihn. Das ist auf seinen Schultern. Deswegen Imam zu sein ist auch nicht leicht. Ja, man trägt eine Last für die anderen. Das auf den Schultern von dem Imam. Und der Ma'mum macht nicht Sujud as-Sahw. Das ist erstmal klar. Ne? Erster Fall, man kommt von Anfang an dazu. Das, was der Imam macht, das machen wir auch. Ja, bitte. Weil ich richtig verstanden habe, zum Beispiel, Imam sagt Allahu Akbar, ich vergesse Allahu Akbar, sage runter, muss ich keinen. Richtig. Dann nur jetzt vergessen. Wenn du es vergisst. Ja, das war ganz. Ja, genau. Genauso. Genauso, Bruder. Der zweite Fall. Der Ma'mum, der zu spät kommt. Der erste Fall war einfach. Einfach den Imam immer folgen. Der zweite Fall ist, der Ma'mum, der zu spät kommt. Der kriegt jetzt einen anderen Namen. Ja, normalerweise erst Ma'mum. Aber er kommt zu spät, er kriegt jetzt einen anderen Namen. Sein Name ist jetzt Al-Masbuq. Ja, Masbuq. Derjenige, der zu spät kommt im Gebet. Und der Imam folgt. Der ist jetzt Masbuq. Das ist jetzt sein Titel. Das ist klar erstmal, denke ich. Ne? Was bedeutet Al-Masbuq? Es bedeutet, derjenige, der zu spät kommt und sich dem Gebet anschließt. Das ist Al-Masbuq. Einfach. Der sich anschließt, aber der zu spät gekommen ist. Das heißt, er ist nicht von erster Rekat dabei. Ja? Jetzt. Wenn der Imam Sujud as-Sahw vor dem Salam macht, dann macht dieser Masbuq, der macht das dann auch mit ihm. Egal, Komma, weiter, egal, ob er dabei war, wo der Imam was vergessen hat oder nicht. Das ist erstmal klar, ja? Wann muss überhaupt Imam Sujud as-Sahw vor dem Salam machen? Wir haben das gesagt vorhin. Drei Situationen. Entweder wenn er diese Sunna unterlassen hat, macht er das. Oder er hat eine Pflicht unterlassen, dann macht er das. Oder er hat Check. Bei was jetzt? Ja, zum Beispiel, wo überwiegt oder wo nicht überwiegt? Genau. Wo die überwiegt. Wo nicht überwiegt, ne? Wo bei Freiwillig. Wo gar nichts überwiegt, genau. Aber bei Sunna war das freiwillig. Ich weiß auch, ob Sunna ist freiwillig. Viel gemacht hat. Er geht davon, dass die Kürzeren macht den bei gewisser Barakot. Wir haben die Sachen gesagt, wo man vor dem Teslim Sujud as-Sahw macht. Und wenn der Imam vor dem Teslim Sujud as-Sahw macht, dann macht Masbuq das auch mit ihm. Egal, ob er dabei war, wo der Imam das vergessen hat oder nicht. Ja, das ist erstmal klar, denke ich. Warum ist das so? Weil es ist Pflicht, den Imam zu folgen. Es ist Pflicht, den Imam zu folgen. Jetzt Beispiel. Beispiel. Er kommt zum Dhuhr-Gebet. Ölen. Podni hat vier Farz-Einheiten, vier Farz-Gebetseinheiten, Rekat, ja? Und der Imam ist in seinem dritten Rekat. Und der Masbuq kommt jetzt dazu, zum dritten. Aber der Imam hat den ersten Tashahud unterlassen. Und der erste Tashahud ist was? Pflicht. Pflicht, ja? Er hat das unterlassen. Und was heißt das jetzt? Das heißt, der Imam muss, was ist jetzt Pflicht auf ihn? Das heißt, der Imam muss jetzt Sujud as-Sahw vor dem Salam machen. Richtig? Haben wir so gelernt. Der Imam macht dann Sujud as-Sahw vor dem Salam und der Masbuq, der in der dritten dazu kam, das heißt, er war gar nicht dabei, wo der Imam diese Pflicht unterlassen hat. Darum geht es uns jetzt. Er war gar nicht dabei. Er macht das auch. Er macht auch Sujud as-Sahw mit ihm. Dann gibt der Imam Salam. Ja? Der Imam gibt Salam. Was muss der machen? Der muss aufstehen, sein Gebet fertig machen und dann macht er kein Sujud as-Sahw mehr. Ist klar. Ja? Also er macht den Sujud as-Sahw, ne? Er macht aber nicht den Teslim und geht wieder hoch. Er macht den Teslim nicht, geht hoch und macht. Aber bevor er, was uns jetzt auch noch wichtig ist, bevor er sein Gebet beendet, ist davor und danach kein Sujud as-Sahw mehr. Er hat nur diesen Sujud as-Sahw mit dem Imam gemacht. Ja. Und dann fertig. Also steht auf und macht seinen Rest fertig. Sagen, er macht einen neuen Fehler. Dazu kommen wir gleich. Dazu kommen wir gleich. Nächstes Beispiel. Er erwischt den Imam, also nicht erwischt, sondern er kommt halt dazu. Ne? Nicht jetzt so Dings denken, dass wir die Imame irgendwie spionieren oder so, sondern er kommt dazu, wo der Imam diese Pflicht unterlassen hat. Das heißt, er ist im ersten Teshuvah, beziehungsweise er kommt im zweiten Rekat kommt er dazu, also ihm fehlt ein Rekat, aber der Imam vergisst auch Teshuvah und so weiter. Gleiche Beispiel. Aber er war jetzt dabei, wo der Imam diese Pflicht unterlassen hat. Okay? Also wie im ersten Beispiel, vergisst der Imam eine Pflicht, unterlässt eine Pflicht. Das heißt, der Imam muss was wieder machen? Wie im ersten Beispiel? Wo? Vor dem Teslim, Barakallahu fik. Das will ich ja. Vor dem Salam muss er Sujud es-Sahu machen. Der Imam macht das auch und dann macht der Mesbuk, der macht das mit ihm mit. Ist fertig bis jetzt oder was noch? Nein, ist nicht fertig. Er muss aufstehen. Er muss sein das machen, was fehlt von den Gebetseinheiten. Und dann macht er auch nochmal Sujud es-Sahu vor dem Salam. Weil er dabei war. Ist das klar? Barakallahu fik. Darf man fragen? Bitte. Was ist, wenn er nicht mitkriegt, wann der Imam das gemacht hat? Es gibt ja Pflichten, die leise gemacht werden. Ja, dazu kommen wir auch. Dazu kommen wir auch inshallah. Also der erste Sujud ist so, wegen des Vorwurfs des Imams und den zweiten ist für den eigentlichen Fehler. Die Erklärung kommt jetzt. Es sind ja zwei genau. Sachen, die dabei gekommen sind. Ja. Und zwar jetzt. Wenn einer fragt, aber was ist mit dem ersten Sujud es-Sahu, den ich mit dem Imam gemacht habe? Reicht doch. Dann sagen wir, die Antwort ist, warum du das gemacht hast, ist, weil du dem Imam folgen musst. Das ist Pflicht, dem Imam zu folgen. Ja? Aber du musst Sujud es-Sahu machen, wegen Unterlassung einer Pflicht. Ist das klar? Und ihr seht den Unterschied zur ersten Situation. Hier hat er ja den Imam in Anführungsstrichen erwischt, wo er vergaß, beziehungsweise in diesem Beispiel. Machen wir so. Wir wiederholen das nochmal als Zusammenfassung. Die erste Situation war so, es kam einer zu spät. Wer? Wer ist der, der zu spät kommt? Wie heißt der? Mesbuk. Und der Imam hat eine Pflicht unterlassen, bevor der Mesbuk da war. Was Pflicht auf dem Imam? Sujud es-Sahu vor dem Salam. Er macht das. Er macht das. Der Mesbuk macht das auch. Aber wenn er Salam gibt, der Imam, dann steht der Mesbuk auf, macht was fehlt und gibt sein Salam und das war's. Warum? Weil die Pflicht, die unterlassen wurde, bevor der Mesbuk da war. Zweite Situation war, das Gleiche, alles gleich, nur hier war jetzt der Mesbuk dabei, wo die Pflicht unterlassen wurde. Dann, was ist Pflicht für den Imam wieder? Wieder Sujud es-Sahu vor dem Salam. Er macht das, der Mesbuk macht das auch. Der Imam gibt Salam, der Mesbuk steht auf, macht seinen Rest fertig, was vom Gebet fehlt, und macht Sujud es-Sahu nochmal vor dem Salam, ohne den Imam. Ja, damit das klar ist. Macht Sujud es-Sahu nochmal, und gibt Salam und dann ist sein Gebet beendet. Also alleine für sich praktisch nochmal, ne? Genau. Wenn er nochmal was sagt. Dazu kommen wir schon. kann man flicken. Kann man flicken. Kann man, inshallah, kann man. Aber nachher. Kann man nachher. Aber vielleicht nicht heute. Aber man kann. Die dritte Situation. Das war, aber wenn ihr das jetzt habt, habt ihr schon mal, Alhamdulillah, eine kleine, beziehungsweise, ja, Alhamdulillah, was, inshallah, was Großes, könnt ihr dann anderen Leuten vielleicht auch sagen. Aber wenn das ist jetzt klar, denke ich, ja? Es gab zwei Situationen. Einmal habe ich den Imam erwischt, wo er vergessen hat, dann mache ich zwei Sujudisse. Einmal habe ich ihn nicht erwischt, wo er was vergessen hat, wo er was unterlassen hat, dann mache ich mit ihm mit mein Gebet fertig, das war's. So in Kurzfassung. Die dritte Situation. Die dritte Situation ist, der Imam steht auf für eine fünfte Rekka. Das heißt, er will so viel in einem Vierergebet, vier Gebetseinheiten. Er hat vergessen, was vier ist. Er steht auf, will fünfte Rekka machen. Das ist natürlich Hinzufügung. Das ist falsch. Dann wird er alarmiert von denen, die ihm folgen. Wird er alarmiert. Er geht zurück. Er geht sofort zurück. Was muss er machen? Sujud es-sahu nach dem Salam. Weil wir haben sowieso gesagt, gibt es nur drei Situationen. Eine ist sogar Sunnah. Gibt es nur zwei Situationen. Das heißt, nach dem Salam, aber nicht jetzt denken, zu 80% ich mache immer nach dem Salam, bin ich eh richtig. Ihr müsst das lernen, ich schon. Ja? Das machen die meisten. Ja, bitte nicht. Das ist erwähnt. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass der nach dem Sujud so vor dem Taslim zur fünften Rekka aufsteht, ist sowieso fast unmöglich. Was meinst du bitte nochmal? Also wenn jetzt beispielsweise ein Fehler während des Gebets aufgetreten ist und ja, das ist ihm aufgefallen und er macht jetzt diese Sujud so vor dem Taslim. Die Wahrscheinlichkeit, dass er nach diesem Sujud so vor dem Taslim nochmal zur fünften oder zur nächsten Rekka aufsteht, falscherweise, ist irgendwie so, also sehr weit weg. Aber wir meinen jetzt links, Achi. Kein Sujud ist. Nein, ich weiß. Ja. Das ist sowieso. Achi, dann ist. Ich meine, ich sag nicht, dass es unmöglich ist. Ja, gibt's bestimmt, Achi. Ist bestimmt schon passiert. Aber wir meinen jetzt einfach ganz normales Gebet, nichts wurde unterlassen, nichts vergessen, alles war okay bis zum Taslim, war alles richtig und dann Imam steht auch fünfte. Das passiert ja noch. Das kann ja passieren. Und dann sagen die Leute, Subhanallah, der Imam also kriegt das dann mit, versteht, ein Rekat ist zu viel, geht sofort zurück. Was muss er machen? Sujud es-sahu nach dem Taslim. Ja? Hast du das zu? Nein, war er nicht. Er hat es noch nicht zugefügt. Er hat noch vorher noch. Aber trotzdem. Korrigiert. Aber das zählt als Hinzufügung. Das zählt schon als Hinzufügung. Aber dann müsste er doch das vor dem Taslim haben. Nein. Wir haben ja gesagt, Unterlassungen. Unterlassung einer Pflicht. Und Unterlassung von Rukun, dann nach dem Ding. Aber nur bei Unterlassung von Pflichten, bei Unterlassung einer Pflicht, musst du das vor dem Salam machen. Aber wenn du was hinzufügst, weil wir haben ja gesagt, es gibt keine zwei Hinzufügungen. Ja? Perfekt. So, jetzt nochmal. Die Situation war so, hinzugefügt, er wurde alarmiert, fünfte Rekat wurde hinzugefügt, er wurde alarmiert, also Subhanallah, er geht zurück. Sujud es-sahu ist Pflicht für ihn nach dem Salam. Jetzt aber, der Mesbuk, der zu spät kommt, jetzt passt bitte auf, also ihr passt sowieso auf, aber bitte noch ein bisschen mehr anstrengen. Also jetzt, ich mache das jetzt mal als Beispiel vor. Resul, kommst du mal bitte? Der Resul ist Imam. Du bist im Teshahud. Also vierte, letzte. Ja? Teslim. Und hier ist die Jamaat. Und ich komme zu spät. Also ich bin in der dritten oder so schon zu spät gekommen. Ja? Ist egal. Ich folge ihm. Und Resul steht auf. Und es ist falsch. Und die sagen ihm, Subhanallah, er geht zurück. Ja, er macht sein Teslim, dann Sujud es-sahu. Ich bin ja zu spät gekommen. Ich mache kein Teslim, ich mach kein Sujud es-sahu. Warum? Ich muss ja noch mein Gebet fertig machen. Ja? Okay, das haben wir jetzt veranschaulicht. Ich mache kein Teslim, ich mache kein Sujud es-sahu mit ihm. Was mache ich? Ich mache das, was ich verpasst habe. Normal, also er gibt Teslim, dann stehe ich auf. Mach meine verpassten Sachen zu Ende und dann mache ich Salam und dann mache ich Sujud es-sahu. Okay? Ist klar, ne? Nach dem Salam. Weil ich kann ja nicht mit ihm jetzt Teslim und so machen. Oder Sujud. Ja, war nicht hinzugefügt. Nein, ich habe doch nichts. Ankommen. Der Imam hat aber. Achso, okay. Das heißt, er ist aufgestanden, du bist mit aufgestanden. Nein, das ist egal. Das ist egal. Ja, der Imam, es gab einen Mangel in dem Imam vor, ja. Ja, das ist das. Und du verschiebst das auf deinen Anschluss deines Gebets. Genau, ich verschiebe das alles und dann nach dem Salam mache ich Sujud es-sahu. Auch wenn ich, egal ob ich aufgestanden bin oder sitzen geblieben bin. Wenn ich mit ihm aufgestanden bin und durch die anderen dann auch kapiert habe. Das fällt also unter dieser Rubrik dem Imam vor. Genau. Was meinst du jetzt, mit ihm aufstehen? Nein, wir sind Sujud es-sahu. Ja, genau. Wo du nichts falsch gemacht hast. Genau. Nur, du folgst dem Imam, nur du kannst es halt nicht während des Gebets, weil es entweder vor dem Taslim oder nach dem Taslim sein muss, abhängig von, was hinzugefügt, vergessen etc. Du hast einen Fehler mit übernommen. Genau. muss er folgen. Ja. Richtig. Barakallahu fik. Habt verstanden, ne? Der Imam hat Fehler gemacht. Der Imam, vierte Rekka, der Imam steht auf, ja, aber ist vier, ist Ende. Er steht auf und die sagen, Subhanallah. Aber du bist schon gekommen und hingesehen, hast hingesetzt. Ich bin schon dritte, egal, ich bin zweite dazu gekommen. Achso. Ja, Mesbuk. Einfach Mesbuk. Das heißt, der zu spät kommt. Ich bin zweite dazu gekommen. Nicht jetzt, es geht nicht darum, dass ich jetzt gekommen bin. Es geht darum, ich bin zu spät gekommen. Er steht auf, falsch, also Subhanallah, geht runter. Er macht Salam, er macht Sujud al-Sahu. Ich, der zu spät gekommen bin, mach kein Teslim, mach kein Sujud, weil ich muss mein Gebet noch fertig machen. Das heißt, deswegen schiebe ich dieses Teslim und Sujud al-Sahu bei mir am Ende dann. Du verharrst aber in der Situation. Wollte ich gerade fragen. Verharrst du dann in dieser Situation, bis er dann Teslim und dann Sujud al-Sahu gemacht hat, dann stehst du auf? Oder wo er dann in dem Moment Teslim macht? Dann stehst du auf. Wann stehst du auf? Weil die machen ja das Teslim, die geben das Salam. Nein, ich habe schon verstanden. Aber mir geht es nur um diesen Missbuch. Ja. Wann steht er auf? Steht er auf, wenn Teslim und die machen zu so, dann stehst du auf. Du machst natürlich nichts mit. Oder stehst du auf, wann? Mir geht es darum. Inshallah passiert das nicht bis nächste Woche. Oh mein Gott, wenn der Teslim gibt, warte mal, wenn der Teslim gibt, der Imam gibt der Teslim, ja. Und macht danach dein Sujud al-Sahu, dann das heißt, dass du betest weiter. Ich habe dich verstanden. Du willst du warten, bis die sich hinsetzen und so? Normalerweise? Ja. Ach, besser. Ich frage das. Normalerweise, ja, ich kann dir sagen, aber besser nicht. Guck mal, der ist jetzt zum fünften Rekka oder zur, also ja, fünfte. Eine Rekka dazugefügt. Er erinnert, Subhanallah, geht wieder runter und er fängt an mit dem Teslim. Ja, oder mit dem Tashahhud. Dann gibt er Teslim. Nein, Tashahhud nicht mehr. Nur noch Salam, Sujud al-Sahu. Ja. Salam, fertig. Okay. Okay. Ja. Aber was ist denn, wenn er das jetzt, normalerweise gehen wir davon aus, was weiß ich, Salat al-Dhuhr. Ja. Dann muss er normalerweise an der vierten, nach der vierten Raka diese Tashahhud al-Akhri angeben. Mhm. So, dann hat er die ja auch vergessen, wenn er zur fünften aufsteht. Ja. Nein, muss nicht sein. Er kann ja denken, dass er in der zweiten ist. Aber er... Weißt du? Dass er ist voll durcheinander. Okay, zu kompliziert. Das heißt also, um das jetzt nochmal nachzuvollziehen, also... kein Teshel, nur Teslim und Sujud al-Sahu. Wenn ja. Ich Sujud al-Sahu mache, stehe ich als Masbuk auf, der zu spät gekommen ist, und mache meinen Teil. Das ist jetzt die Frage. Ob du das nach dem Teslim machst oder nach dem Sujud al-Sahu oder schon, wo die Fehler machen. Genau, ne? Mir geht es darum. Ja. Dass er das danach macht, das habe ich verstanden. Aber normalerweise, Achi, aber ich also für alle, ich kläre das inshallah bis nächste Woche, aber normalerweise nach deren Teslim. Nach seinem Teslim. Nach seinem Teslim? Aber ich frage. Ja, aber du hast ja verschiebt. Eigentlich ist das so. Ja. Also von der Dings her. Von der Logik. So. Ja, aber wir fragen ihn schon. Aber die Situation an sich ist klar. Ist alles geklärt. Okay. Die vierte Sache. Wenn der Imam den Sujud al-Sahu nach dem Salam macht, nach dem Salam macht, dann macht der Mesbuk das nicht. Mesbuk, wer ist Mesbuk? Erstmal, muss in den Kopf. Mesbuk ist der zu spät kam. Wenn er Sujud al-Sahu nach dem Teslim macht, macht der Mesbuk das nicht. Und das ist auch wichtig, egal ob er dabei war, wo die Vergesslichkeit passierte, oder nicht. Ja? Denn er kann ja nicht Sujud machen, weil er noch sein Gebet fertig machen muss. Das heißt, vielleicht kann er danach, muss er noch was machen. Beziehungsweise muss er danach was machen. Aber erstmal, wenn der Imam Sujud al-Sahu macht, nach dem Teslim, der Mesbuk macht das niemals. Okay? Der muss sein eigenes machen. Der muss sein eigenes Gebet erstmal fertig machen. Das ist eine wichtige Sache, was wir euch behalten. Also er verschiebt das quasi. Ja, was wir vorhin hatten, dieses Beispiel. Ja. Er macht dieses ganze Paket mit Teslim und Sujud al-Sahu, macht er bei sich hinten dran. Aber vor Salam? Vor Salam muss. Muss mitmachen. Fünfte Sache. Und danach ist Ende. Also inshallah. Vielleicht bin ich jetzt tot, bevor ich das sage. Wenn der Mesbuk etwas vergisst, wenn der Mesbuk, der zu spät kommt. Der eingeholt. Ja. Der zu spät kommt und sich anschließt. Wenn der etwas vergisst, was Sujud al-Sahu erfordert, nachdem er sich vom Imam getrennt hat. Jetzt, das war jetzt dieses Beispiel von vorhin ähnlich wie dieses Beispiel von vorhin. Das heißt, ich komme zur vierten Rekat. Ja, die catche ich noch, also die habe ich noch komplett. Das heißt, ich muss noch drei machen in einem Gebet, was vier Gebetseinheiten hat. Ich muss noch drei Rekat machen. Jetzt der Imam gibt Salam, ich muss ja meine drei noch machen. Und jetzt vergesse ich etwas. Egal ob Hinzufügung, Unterlassung, Scheck, egal was. Aus Vergesslichkeit passiert diese Sache. Hinzufügung, Unterlassung oder Scheck. Irgendwas davon. Aber das erfordert Sujud al-Sahu. Das fällt unter Thema Sujud al-Sahu. Muss gemacht werden. Egal ob davor oder danach. Dann muss ich natürlich Sujud al-Sahu machen. Das ist Pflicht für mich. Warum? Weil ich mich ja vom Imam getrennt habe, unabhängig weitergebetet habe. Ja? Das ist auch logisch eigentlich. Ja. Ich frage etwas anderes. Ich weiß. Ja, kannst du sagen. Wenn der Imam zum Beispiel einen Fall hat, wir müssen unser Sujud al-Sahu nach dem Teslim machen, wie vorhin. Und dann machen wir etwas, wo wir vergessen und vor dem Teslim machen. Ob wir dann zweimal machen müssen, einmal vor und nach dem Teslim. Ich weiß. Das frage ich natürlich. Aber die Sache ist erstmal so jetzt an sich klar, ja? Ihr habt euch vom Imam getrennt und dann macht ihr Fehler. Dann müsst ihr natürlich Sujud al-Sahu machen für euch alleine. Das ist eigentlich auch logisch, aber besser. Egal wovon, egal ob das jetzt davor sein muss oder danach. Dann machst du ja. Ja, muss ich sagen. Eine Frage noch, wenn man jetzt in der ersten Rekka ist, ne? Der zu spät kommt, der kommt, wo die im Ruku sind. Und das ist ja wieder echt gelaufen, aber okay, ja bitte. Wenn er jetzt gekommen ist, Salah, also er macht den Ihtilaf direkt, ne? Und macht noch einen. Also für den Ruku dann. Für den Ruku. Ja. Hat er dann braucht er eigentlich kein. Nee, eigentlich nicht. Hat er eigentlich braucht er dann keine Rekka noch wiederholen. Ne? Hat er ja schon. Nach der korrekten Meinung, Allahu Alam, aber. Wenn er in Ruku erwischt, dann hat er sie direkt schon. Ja. Wenn er Ruku erwischt, hat er. Ist er Ruku, ne? Aber wenn die schon hochkommt, dann. Dann ist es Khalas. Aber in Ruku hat er sie den Ruku verpasst. Ja. Ruku musst du erwischen. Ja. Ja? Wenn du den Sujud-Sahu nach dem Salam geben musst, erst nach dem zweiten Salam oder geht auch nach dem ersten Salam? Allahu Alam, muss ich fragen. Also wir kennen viele Sachen von den Moscheen, aber Allahu Alam, ob das richtig ist, weißt du? Weil was wir im Audio gehört haben, ich sage jetzt wir, weil ich ja nur höre und euch dann praktisch versuche, 1:1 weiterzugeben, das entspricht fast gar nichts, was wir gesehen haben. Aber Mina, meinst du jetzt den Abschluss? Ja. Du jetzt, es gibt ja verschiedene Meinungen, also beziehungsweise Möglichkeiten, das Gebet zu beenden. Entweder mit einem Test, also mit einem. Ich gehe jetzt von zwei aus. Ach so. Also wenn man jetzt immer macht zwei, ja. Ob der dann den Sujud al-Sahu nach dem zweiten erst machen muss, oder er gibt den Sujud al-Sahu, den Salam zur rechten Seite, will aber eigentlich, sonst gibt er immer zwei. Mhm. Macht den Sujud al-Sahu und dann gibt er. Ich verstehe, was du meinst. Beim Türken verwaltet. Ja. Türkentum. Die sagen nicht, wenn du zwei gibst, hast du das Gebet ja verlassen, du kannst ganz Sujud al-Sahu. Das sagen die. Wenn du zwei machst? Die sagen, dann bist du rausgegangen. Ja, dann ist es zu spät sein. Und das vor dem Taslim, da musst du aber erstmal Teshahud richtig abgeschlossen haben, ne? Bitte nochmal, vor dem Taslim? Wenn du vor dem Taslim geben willst, musst du Teshahud abgeschlossen haben, ne? Ja. Ja, Teshahud ist abgeschlossen, ja klar. Weil Sujud al-Sahu, machen wir dann nochmal Teshahud? Oder wieder? Nein. Nach der korrekten Meinung, nein. Und, Gar nicht. Also, du machst dein Teshahud mit alle Duas ganz normal. Dann Sujud al-Sahu, wenn das jetzt davor ist. Okay. Sujud al-Sahu, dann Salam. Wenn das danach ist, Salam. Und dann Sujud al-Sahu, Salam. Auf deinen Finger. Brauchst du nicht. Allahu Alam.